Kundgabe 2512. Empfangen durch Bertha Dudde am 14. und 15.10.1942. Aus dessen Lenden werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Der geistige Hunger wird immer gestillt werden, und es wird niemals die Seele zu darben brauchen, denn Gott öffnet einem jeden Menschen den Quell des Lebens, dem das lebendige Wasser entspringt. Diese Verheißung hat Jesus den Menschen auf Erden gegeben. Doch der Sinn seiner Verheißung ist von den Menschen nicht richtig erfasst worden. Ansonsten es ihnen nicht unmöglich erscheinen würde, dass Gott sein Wort zur Erde leitet durch Offenbarungen, die einem Menschen von oben zugehen. Die göttliche Liebe weiß, was den Menschen mangelt und will sie nicht darben lassen. Und also wird der Quell des Lebens niemals versiegen. Immer werden die Menschen sich an seinem Wasser laben können. Und der Mensch selbst wird zu einem nie versiegenden Quell werden können, so er ernstlich danach strebt und einen tiefen Glauben sein eigen nennt. Denn dies hat Jesus verheißen mit den Worten: Wer an mich glaubt, aus dessen Lenden werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Des Geistes Wirken kündet er damit an. Das Vernehmen des göttlichen Wortes im Herzen, des Wassers, das zum ewigen Leben erweckt. Jedes menschliche Herz kann zum Born des ewigen Lebens werden. Und unversiegbar ist der Quell göttlicher Weisheit, die einem gläubigen Herzen entströmt. Das Wasser, das zum Leben erweckt, ist das lebendige Wort Gottes. Denn es kann nur einem in der Liebe lebenden Menschen entströmen, einem somit tätig gewordenen, das heißt lebendigen Herzen. Das Wort Gottes hat Leben und erweckt zum Leben. Denn so es im Herzen empfangen wird, ist es kein totes Wort. Es ist kein leerer Buchstabe, sondern vom Geist im Menschen empfunden und durch die Seele im Herzen des Menschen geboren. Und also muss es auch belebend wirken, das heißt, wieder anregen zur Tätigkeit, die das Leben bedeutet. Das Wort Gottes ist die unmittelbare Liebesausstrahlung Gottes, die daher sich auch wieder als Liebe äußern muss im Menschen, dem das göttliche Wort zuströmt. Es muss also wieder Liebe gebären. Es ist das göttliche Wort nicht begrenzt. Es entströmt einem unversiegbaren Quell gleich dem Wasser, das keinen Anfang und kein Ende kennt, das dem Quell entströmt, solange dieser nicht mutwillig zum Versiegen gebracht wird. Und so wird auch das Wort Gottes dem Herzen dessen entströmen, der im tiefen Glauben ein Leben in Reinheit und Liebe führt. Und ständig wird der Mensch nun schöpfen können von dem lebendigen Wasser. Er wird das göttliche Wort ständig in sich vernehmen. Aus seinen Lenden werden Ströme des lebendigen Wassers fließen, wie es Gott verheißen hat. Amen.